Abschnitt 1 aus Erdensöhne von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Malaria, Kapitel 1. Tscherkassky saß in tiefem Nachdenken. Es war heute zu leer in dem Restaurant zum Weißen Pfau, und sonst pflegte es um diese Zeit so fröhlich und gemütlich zu sein. Und gerade heute, da er Gesellschaft suchte, da er nach so vielen Wochen steter Einsamkeit Bekannte treffen wollte, so Fremde und doch so nahe, da er Klänge fremder Wörter hören möchte, Musik, Zank, Streit. Gedankenlos blieben seine Augen an der Tür haften. An dieser Tür hing eine Zeichnung, der Pfau mit hochgehobenem Bein, albern in seinem Eigendünkel, frech in der Pracht des geschlagenen Rades. Le pan nonchalant, ne pan blanco fui. Ja, es ist wahrhaft das einzige Symbol für sie. Sie war dieser Pfau, gekleidet in Pracht und Reichtum, des Dünkels voll, eitel und kalt. Oh, wie kalt, wie kalt! Doch unlängst, vor kaum 2 Monaten, saß er hier mit ihr zusammen. Mit ihr zusammen? Mit ihr zusammen, aber sie war nicht bei ihm. Dass er so blind war, dass er das alles nicht durchschaut hatte. Übrigens war es ihm vollkommen gleichgültig. Das beste Zeichen, dass er sie nie geliebt hat. Was ihn eigentlich quälte, er musste sich's ehrlich zugestehen, es war nur der öffentliche Skandal und die Sorge um die Kinder. Ne pan nonchalant, ne pan blanco fui. Aber so wollte es Gott haben. Er sah nach der Uhr. Ja, jetzt erinnerte er sich, dass man heute im Stadttheater die Premiere seines Dramas gibt. Gibt es etwas, das nicht ein Drama sein könnte? Selbst das Glück eines Seifensieders kann ein Drama werden. Kann es ein größeres Drama geben, als sich glücklich zu fühlen? Er hat eine Frau, die er liebt. Sie liebt ihn auch. Plötzlich gleitet sein Fuß aus. Er war angetrunken und fand sich in einer Gesellschaft, in der man sich nicht langweilt, ließ sich verlocken und plötzlich, ehe er sich's versah, war das glückliche Ehepaar genötigt, zu einem Arzt für Hautkrankheiten zu wandern. »Herr Doktor«, sagt der arme Seifensitter, »ich bin der letzte Halunke, aber es ist geschehen. Um das eine bitte ich Sie inständig, zerstören Sie nicht unser Eheglück, sagen Sie meiner Frau nichts von der Natur unserer Krankheit.« Jetzt tritt die sittsame Ehefrau, die keine Sünde und das Böse nicht kennt, ein. Der Arzt untersucht die Dame. Nach langer, langer Weile, gnädige Frau, Sie haben furchtbares Unglück in Ihr Heim gebracht. Sie weint. Der Arzt, ich will Euer schönes Eheglück nicht trüben. Ich werde Ihren Mann in der Überzeugung bestärken, dass er an allem schuld ist. Doch unter der einen Bedingung, dass Sie nicht weiter Ehebruch treiben und mit noch einer schlimmeren Krankheit zu mir kommen. Sieh mal zu, das Glück des Seifensieders ist ein Drama geworden. Was soll man nun sagen, wenn das Glück dieses Seifensieders mich, den berühmten Dichter, trifft? Er lachte hell auf. Le bon nonchalant. Oh, diese blödsinnige, hartnäckige Reform. Mein Glück, er dachte nach, das war nur eine langwierige Qual, ein Schmerz, ein ununterbrochenes Leiden, Hass und Zorn. Er schüttelte sich, machte eine wegwerfende Handbewegung und sah wieder nach der Uhr. In diesem Augenblick ging die Tür auf. »Janek, was sehe ich? Also endlich bist du aus deinem Loche herausgekrochen. Überall haben wir nach dir gesucht. Aber du warst ziemlich grob. Man hat keinen von uns in deine Wohnung gelassen. Man sagte, du wärst ins Ausland gefahren.« Tscherkassky schüttelte Scharski die Hand kräftig. »Es gibt Zeiten, wo der Mensch für sich allein sein muss. Man muss die schwere Kunst lernen, allein zu sein. Das ist wirklich eine schwere Kunst.« »Ja, ja, ich werde sie nie erlernen können.« Tscherkassky sah seinen Freund mit stieren, gläsernen Augen an. »Nun was«, fragte Tscherkassky, »trinkst du wie immer?« »Was soll man tun? Wenn jemand trinkt, dann hat er 1001 Ursache. Und ich, Gott, ich habe deren 1007.« »Bist du vielleicht unglücklich?« Tscherkassky lachte kurz auf. »Unglücklich? Na, ja, ja. sprechen wir nicht davon. Aber sage mir, weshalb hast du die Erstaufführung deines Dramas nicht besucht? Wozu denn? Soll ich etwa vor dem Publikum kriechen, das mir die große Gnade erwiesen hat, mein Werk zu bejubeln? Ich werde im Gegenteil die Menge zwingen, mir die Füße zu lecken, dafür, dass ich für diese Menge ein Stück meines Herzens preisgab. Er lachte wiederum höhnisch auf. Übrigens ist das Drama nichts wert. Ich bin übersatt der dummen Fabeln, der verratenen Liebelei, des verkrachten Lebens und aller dieser Lebensdramen, die du schon tausendmal auf den Brettern gesehen hast. Also was? Was? Er versank in tiefes Nachdenken. Was? Das nackte Herz, das nackte Gehirn des Menschen auf der Bühne zu zeigen, aus dem Herzen, aus dem Gehirn die schopenhauerischen Gedankenwürmer herauszuholen, sie lebend zu machen, lebende Wesen aus ihnen zu schaffen, sie auf die Füße zu stellen, aus ihnen blutwarme Menschen zu machen, die sich gegenseitig zerfleischen und sich auf das gemeinsame Opfer werfen. Der eine flüstert in das Ohr das Gift hinterlistiger Worte, der andere steht als Schutzwehr dem Opfer bei, und der Verstand des Menschen steht zu Kopf oder kriecht zu Vieren. Nicht wahr, das tut der Verstand immer. Der Verstand, der wundervolle Verstand. Wozu haben wir ihn zum Teufel? Siehst du, was ich will? Ich will einen rasenden, brandwütigen Fasching des menschlichen Herzens schaffen. Ich will auf der Bühne das Erlebnis eines Herzens sehen, und jedes andere muss erbeben, und das dritte und das tausendste. Sie müssen dasselbe in einigen Stunden erleben, was ein anderes Herz in Hunderten nicht erleben könnte. Scharski dachte tief nach. Du wirst also Allegorien schaffen? Oh nein, ich will alles so unlösbar zusammenkitten, dass es nur lebt, loh heißes Blut hinausspritzt. Ich will die Liebe und den Hass im gegenseitigen Verhältnis zeigen, den furchtbaren Totentanz des menschlichen Herzens, der ihn an den Rand des Abgrundes treibt und ihn hinabstürzt, bis der Mensch von der Qual des Daseins erlöst wird und die Rückmetamorphose beginnt. Rückmetamorphose? Ja, durch das Eingeweide der Würmer, wie Shakespeare sagt. Langes Schweigen. Aus den anstoßenden Zimmern scholl das Gelächter fröhlicher Gäste sowie das Geräusch der stoßenden Billardstöcke und der klappernden Elfenbeinkugeln herüber. »Du hast dich merkwürdig verändert«, sagte Scharski, um das Stillschweigen zu unterbrechen. »Ich habe mich verändert? Durchaus nicht. Ich habe nur gelernt, mit mir allein zu sein. Und heute?« »Heute habe ich mich nach Menschen gesehnt. Ja, Janek, wir waren immer Freunde, doch heute bin ich dir gegenüber verschämt.« Tscherkassky sah ihn an, traurig und tief freundschaftlich. »Nein, nein, ich liebe dich, wie ich dich geliebt habe. Du musst nur das eine verstehen, dass ein großes Unglück den Menschen ebenso verwandelt wie ein großes Glück.« »Du fühlst dich also unglücklich?« »Nein, durchaus nicht. Ich schäme mich nur meines früheren Lebens.« »Man muss hart sein und das blödsinnige Blendwerk, das die Menschen Glück nennen, anspeien. Weißt du, was Nietzsche sagt?« »Nun?« »Habe ich jemals für mein Glück gelebt? Für mein Werk habe ich gelebt.« »Ein Künstler, der sich dasselbe nicht mit demselben Stolz sagen kann, ist kein Künstler.« »Und die Liebe?« »Das ist der Sand, den uns das Leben in die Augen streut.« »Die Liebe, die Liebe, die Liebe, Le Pont nonchalant. Das ist gut für Müller und Schulze, aber nicht für den, der da schafft.« Wiederum ging die Tür. Und lärmend betraten mehrere junge Leute das Zimmer. Sie waren aufgeregt, wahrscheinlich unter der Einwirkung tiefer Eindrücke. »Herrgott, Tscherkassky hier!« Tscherkassky lachte plötzlich froh auf. »Nun, ich kehre von einer langen Reise zurück. Es müsste euch dies freuen.« »Aber mein teurer, lieber Kerl, dort im Theater, Triumph, Triumph! Unser Theater hat noch nie eine solche Premiere gesehen.« »Hoch mit ihm, hoch«, riefen mehrere Stimmen. Im Nu stürzten sich alle gegen Tscherkassky. »Aber um Gottes Willen, lasst mich in Ruhe, ihr werdet mich sonst totdrücken.« Er klingelte. 5 Flaschen Champagner. Gerade so viel ist mein Drama wert. Voilà, hi. Stasinek, spiele mir. Und der Hans schleicht umher vor. Ich habe das lange nicht mehr gehört. Stasinek setzte sich ans Klavier, spielte zuerst einen wilden Tusch, und es erschollte dann in mächtigen Akkorden das melancholische Lied. Und der Hans schleicht umher, trübe Augen, blasse Wangen. Vor einigen Monaten saß sie noch hier im Kreise dieser Zigeunerbande. Wann zum Teufel wird denn der Champagner aufgefahren? Das ist gut, das ist sehr gut. Winjarski setzte sich neben Tscherkassky. Aber warum hast du dieses Stück ein Drama genannt? Wie meinst du's? Ein Weib, das von einem zum anderen geht, kann doch nicht ein Drama für einen Mann sein. Umso weniger für einen Künstler. He, Janek, dein Wohl. Ein Maler ist aufgestanden. Ich bin kein Rednertalent, aber als euer Senior bringe ich das hoch ex officio und ex amore. Er begann zu stottern. Verzeihen Sie, meine Herren, wenn ich einen Fehler gemacht habe, aber es ist lange her, dass ich officium dekliniert habe. Also, sub testimonio officii, bringe ich das hoch dessen, na zum Teufel, wie soll ich das sagen? Er fuhr mit der Hand über seine Glatze. Lasst mich einen Augenblick nachdenken, wie ich ihn eigentlich benennen soll. Den Auferstandenen, flüsterte ihm jemand zu. Nein, nein, ich will ihn ganz anders benennen. Ich verbiete jegliche Unterbrechung, murmelte Stasinek. Schweig, Flachskopf. Ha, schaut mal hin, der reine Flachs. Die ganze Gesellschaft sang lachend im Chor. Das macht die Liebe und der Suff, die regt den Menschen uff. »Zur Sache, zur Sache«, rief jemand aus der Ecke. Jetzt endlich hatte der Maler zu Ende gebracht und schrie mit vollem Hals. »Also dero halber, weil der Herrgott Himmel und Erde schuf und das Meer, in diesem wiederum Salzheringe. Ergo trinke ich das höchste hoch auf das Wohl dessen, der etwas wert ist. Fertig, Schluss, Amen, Taterka, Adoratus.« Pluscatus, Glorificatus, Rybatus, Beatus, Trinkatus. Alle waren erstaunt über die Rede des Malers, der bisher nie zwei Worte zusammenkoppeln konnte, und schrien feuchtfröhlich, Schistum, Quastum, um Latinum, Salvatorem, hoch! Holla ho, brüllte Stasinek, den schon die weinschwangere Luft betrunken machte. Es entstand eine erregte Stimmung, ein Wirrwarr von Stimmen, Lachen, Zanken, dann wieder ernste Diskussionen. Eigentlich bin ich erstaunt, dass diese zügellose Bande unserer Künstler so gut erzogen ist. Eine ganz nette Gesellschaft, flüsterte Stasinek seinem Nachbar, einem jungen Dichter, zu. Du bist ein Esel, erwiderte mürrisch dieser, der offenbar wieder in Selbstmordgedanken verfiel. Siehst du, es ist doch eine ganz andere Sache, sprach Winjarski zu Tscherkassky. Die Griechen hatten ein großes Wunder, den Chor. Ja, ja, den Chor. Unserer dummen demokratischen Kunst ist der Chor verloren gegangen. Man muss ihn von neuem auf die Bühne bringen. Und wozu soll sich dieser Chor hin und her schleppen wie ein drehkrankes Schaf? Die Franzosen haben einen solchen Chor in Gestalt eines idiotischen Raisonneurs, der sich überall hineinlistet. Er erscheint auf der Bühne und verschwindet. Wozu und wofür? Nein, nein, so habe ich es nicht gemeint. Man muss den Chor mit dem Drama selbst so innig verbinden, dass er mit ihm verwächst und in einem wirklichen, aus der innersten Tiefe der Seele dargestellter Menschen geschöpften Anteil nimmt. Man sieht es zuweilen bei Matalang. Aber es kommt so aufdringlich ans Tageslicht und fortwährend der unausstehliche Fingerzeig. Achtung, jetzt kommt das Unglück. »Einen Walzer, Stasinek, einen Walzer!« Stasinek setzte sich an das Klavier und fing an, mit stockbesoffenen Händen und großer Wucht herumzudreschen. Plötzlich erscholl lautes Gelächter. Einer von den Malern ahmte im Takte des Walzers einen Jongleur nach, der Billardkugeln in die Luft wirft und dieselben wieder auffängt. Er machte es mit einer solchen Fertigkeit, dass man wirklich überzeugt war, dass die Kugeln in die Höhe flogen und wieder aufgefangen wurden. Die Hände des Malers arbeiteten ununterbrochen, kreuzten sich, liefen mit ungeheurer Behendigkeit hin und her. Er setzte und hob sich wieder, Dann wieder kauerte er zu Boden. Seine Augen verfolgten mit angestrengter Aufmerksamkeit die aufgeworfenen und niederfallenden Kugeln. Es schien, als ob der Mensch sich nur im Auge gesammelt hätte. Seine Hände liefen und fingen auf mit unfehlbarer Sicherheit. Tscherkaski lachte wie ein Kind. Er folgte mit der größten Aufmerksamkeit den Bewegungen des Malers, seinen Tänzen und seinen Sprüngen. »Wie gut, dass ich hergekommen bin«, flüsterte er Scharski ins Ohr. »Das macht das Gehirn frei.« »Spiel, Stasinek, spiel!« Stasinek war todmüde und betrunken und fing an, auf dem Klavier herumzutasten. Aber er konnte nur einzelne Töne aus demselben herauspressen. »Spiel, Stasinek, spiel!« Auf diesen donnernden Befehl schien Stasinek ein wenig nüchtern zu werden und fing von Neuem an zu spielen wie ein Irrsinniger. Verflucht, eine schwere Mission. Aber er spielte, weil er spielen musste. Man terrorisierte ihn. Der Durst war größer als seine trunkene Müdigkeit und die Kosten seines nimmersatten Durstes bezahlten die anderen. Einer von den jüngsten Dichtersprosslingen des Dichterparnasses fing an, die wütenden Klänge, die unter der Hand des Stasinek erschollen, in Linien zu verkörpern. Er heftete an die Wand eine große Papierrolle, die ihm schleunigst von dem Gastwirt gereicht wurde, und nun begann ein Malerwalzer. Stasinek spielte und spielte. Tscherkaski verschwand für einen Augenblick und wiederum erschien ein Kühler mit 5 Flaschen. »Trinkt, Kinder, trinkt!« Inzwischen wälzten sich auf dem Papier mit unerhörter Schnelligkeit Linien mit meisterhaft gezeichneten Schlangenwindungen in Kreisen, Spiralen, Parabeln, Hyperbeln. In einigen Minuten fing das Meer an zu wogen und zu branden. Nach einigen Sekunden kroch aus dem Gewoge der unglaublichsten Linien und Flecke ein wassertriefender Neptun mit dem Dreizack. Und nun wurden einige glänzende, nackte Nymphenleiber sichtbar, die sich um Neptun scharten. »Hör jetzt auf, Stasinek!« Stasinek pries sein Glück. Der Maler blieb einen Augenblick vor seinem Werke stehen und sagte: »C'est pour épaté!« »Le cul de l'humanité!« rief Scharski. »Das Publikum!« schrie Tscherkaski, ziemlich stark angetrunken. »Le cul de l'humanité! Ha, ha, ha!« »Eigentlich, meine Herren!« Stasinek wiegte fortwährend seinen Flachskopf wie ein Pendel nach beiden Seiten. »Ist hier jemand, der mir erklären kann, was das Wort Publikum bedeutet? Wer ist das Publikum? Und wo liegt die Stadt Publikum?« Diesen Worten folgte brüllendes Lachen. Plötzlich stand Tscherkaski auf. »Meine Herren, ich bitte ums Wort.« »Der Meister hat das Wort.« Die Frage des Stasinek war gar nicht so dumm, wie es uns vorkommt. Darüber habe ich lange nachgedacht, bis ich schließlich unvermutet Antwort bekam in einem Roman von Marquis de Sade. Ihr wisst, dass ich es gerne habe, das Publikum in die höchste Empörung und Schrecken zu versetzen. Ganz so, wie einstens Baudelaire die ordentlichen Menschen aus der Restauration hinausjagte mit der einen Frage: Haben Sie jemals das Gehirn eines neugeborenen Kindes gekostet? Das ist eine wirklich kulinarische Rarität. Um die Ordentlichen von hier fernzuhalten, verbreite ich das Gerücht, dass ich hier schwarze Satansmessen abhalte. Meine Herren, darunter leidet am meisten der Meister, das heißt ich, denn ich kam in den Verruf eines Satanisten, eines Halunken, eines Banditen. Aber das macht mir nur Vergnügen. In dem allen steckt ein wenig Aufschneiderei, ein wenig Ulk, sehr viel Verachtung, aber alles in allem. Pour épaté, le cul à l'humanité. Zur Sache, zur Sache. Sofort. Seit 7 Jahren habe ich mich vergraben in Studien über die Sekten der Satansanbeter und gewann die Überzeugung, dass zu ihnen nicht einzelne Individuen gehören, sondern dass sie gebildet werden von der kompakten Majorität. Nietzsche irrt sehr, wenn er glaubt, dass er die Umwertung aller Werte vollzogen hat. Das hat bereits der unsererseits so verachtete Plebs getan. Er räusperte sich, trank ein Glas Champagner und sprach weiter. Dazu mal lebte ein Herr, der Borel hieß. Er schrieb ein elendes Buch unter dem Titel Le Lycanthrope, Madame Potiphar. herausgegeben in Paris 1818 in Oktavform. Dort steht geschrieben, jeder Mensch, der ein wenig Selbstachtung besitzt, muss zum Mindesten einen Band der Schriften des Marquis de Sade in der Tasche herumtragen. Und da ich ein Gentleman bin und vor allem Dingen Bibliophile, habe ich gerade zwei kleine Bände, die ich soeben erstanden habe. Justine et le Malheur de la Vertu, en Hollande, chez le Libraire Associé, 1791. Und das Buch ist sehr selten. Es wurde plötzlich still. Alle waren höchst neugierig und horchten auf in größter Spannung. Tschaikowski räusperte sich wiederum und zog aus der Tasche seines Überziehers ein kleines Bändchen. »Wollt ihr wissen, was das Publikum ist?« »Sofort, sofort.« Er durchblätterte das Büchlein. »Aha, da habe ich's, Seite 28.« Madame Delmont sagt zu Justine, »Niemand verlangt von uns die Tugend, nur die Maske der Tugend. Ich bin eine Hure wie Messaline, aber alle glauben oder scheinen zu glauben, dass ich rein bin wie Lucrezia. Ich bin weit mehr verbissen im Atheismus als Vanini. Aber sie glauben, lächelnd glauben sie, dass ich fromm bin wie die heilige Therese. Ich bin falsch und hinterlistig wie Tiberius. Aber mit schielenden Augen auf den Nachbarn behaupten sie, dass ich wahr und ehrlich bin wie Sokrates. Ein feststehendes Dogma ist es, dass ich wie Diogenes lebe. Aber selbst Apicius würde von mir nur unerhörte Künste der Unzucht, von denen er nicht einmal geträumt hatte, erlernen können. Ich habe mich in den schamlosesten Pfuhl geworfen. Ich begehe die ekelhaftesten Verbrechen. Ich kaufe und verkaufe Mädchen Fleisch. Aber frage nur meine Nachbarn und meine Mitmenschen. Jeder wird es dir sagen. Madame Delmonts ist ein Engel. Man muss es sich nur einzurichten wissen. Publikum, meine Herren, das ist eben diese Madame Delmonts und die Kupplerin im Dienste der Madame Delmonts. Das ist die Presse. Nicht der arme Nietzsche, sondern Madame Delmonts hat alle Werte umgewertet. Sie lässt euch verhungern, auf dem Mist verrecken und baut nach eurem Tode Denkmäler mit der Aufschrift »Kameraden, kommet zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.« Sie saugt euer Blut auf, aus dem kostbaren Speicher eurer Seele stiehlt sie das fruchtbarste Korn weg, lebt von ihm, denkt mit deinem Gedanken, erneuert sich immer wieder mit dem Blut deiner qualvollsten Schmerzen. Und dafür wirft sie euch das Elend Almosen hin. 5 Pfennige pro Zeile und gewinnt Millionen. Meine Herren, ich trinke auf das Wohl der Madame Delmonts. Period Nietzsche. Man lachte gezwungen auf. Der gespenstische Schatten umfing in seinen Armen die ganze Gesellschaft. Hahaha, 5 Pfennig für die Zeile. 3 Pfennig für einen Quadratzentimeter eines Gemäldes. 1,5 Pfennig für ein Pfund Lehm. Voilà, hei, Spiel, Stasinek, Spiel, und der Hans schleicht umher. Der todgequälte Stasinek musste sich wieder ans Klavier setzen. Aber plötzlich wandte er sich um. Eigentlich gebührt dir die Ehre. Eine so wahrhaft strikte Definition für das gesamte europäische Publikum gefunden zu haben. Und der Hans schleicht umher. Ja, ja, was wahr ist, bleibt wahr, murrte ein junger Bildhauer. Der Größte unter uns, Kurzawa, musste in dem Spiegel seine Muskeln studieren, weil er kein Geld hatte, um sich ein Modell zu beschaffen. Madame Delmonts hat ihn totgeschlagen. Dieses ehrenwerte Publikum hat ihn totgeschlagen. Er schmetterte seine schwielige Faust auf den Tisch. »Und Podkowinski, um den sich jetzt ganz Europa reisen würde«, murrte Winiarski, »jetzt könnt ihr niederträchtigen Hunde warten, bis ein gleicher Künstler geboren wird.« »Donnerwetter, wie der Satanismus blüht«, schrie ein junger Herr im sehr eleganten Anzuge. »Und uns, gerade uns, nennt man den Auswurf und Ausschuss der Menschen, Drachen, Satanisten, ha, deshalb, weil wir zufällig einige Flaschen Champagner leeren?« »Madame Delmonts zählt unsere Gläser.« Und der Hans schleicht umher, trübe Augen, blasse Wangen. Stasinek erschöpfte jetzt seine letzten Kräfte, und sein Graukopf wackelte immer bedenklicher hin und her. An der Tür stand ein Mensch, melancholisch, mit tief auf die Brust gesenktem Haupt, das er ab und zu in stiller Resignation wackeln ließ. Scharski trat an ihn heran. »Janusz, Janusz, ich habe dir das Klavier verpfändet.« »Ich habe noch eins auf Lager und werde es dir morgen zuschicken.« »Liebst du mir?« »Ja, ich liebe dir.« »Höre, Janusz, kannst du mir 30 Mark pumpen?« »Ja, ich kann.« »Aber Janusz, vielleicht kannst du nicht.« »Ich weiß, du kannst es nicht.« »Ich kann, da doch alles sowieso zum Teufel gegangen ist.« »Hä?« »Muero porque, no muero.« »Was meinst du?« »Was soll das heißen? Ich sterbe und werde nicht tot.« »Ha, jetzt fange ich an zu verstehen. Das ändert die Sache.« »Janusz, liebst du mir?« »Ja, ich liebe dir. Hier hast du die 30 Mark.« »Ach, du lieber Augustin, Geld ist hin.« Scharski war jetzt schon ganz betrunken und schrie mit vollem Hals. »Der Graf Lulu hat sich einen Phonographen für 2000 Mark gekauft und unterhält einen Luder für 20.000 Mark monatlich. Der Schneppengraf Zitzewitz feiert für enormes Geld Orgien. Unser schwerwiegender Mäzen, der wöchentlich unser Sündenregister schreibt, ruht jetzt selig in den Armen der Madame Delmonts, dieser tugendhaften, edlen Madame, und wir arme Zigeunerbande, wir sollten uns nicht ein harmloses Vergnügen leisten können? Madame Delmonts hat Millionen für ihre Orgien. Ich habe 30 Mark, die mir Janusz gepumpt hat. Kellner, Kellner, 5 Droschken, aber schnell, sofort, mit dem Orient-Express. Orient-Express, ha, ha, ha. Nach der Vorstadt. Nach der Vorstadt, nach der Vorstadt. Tschaikowski war inzwischen völlig nüchtern geworden und saß in der Sofaecke in tiefem Nachdenken. Alle stürzten zur Tür hinaus. Die Droschken fuhren vor. Unbeachtet schlich Tschaikowski davon. Ende von Abschnitt 1.